Ja, diese 40 Jahre in Deutschland, das war so eine unglaubliche Entwicklung. Ich freue mich jetzt, dass ich in Münster lebe. Ich freue mich, dass ich mit Martin Musik mache, dass ich tolle Freunde, tolle Organisationen kenne, in Hamm spiele. Wir waren hier am 30. September diesen Jahres, weil es waren die 50-jähriges Jubiläum sozusagen des chilenischen Putsches, ne? Mit Musik, mit Texte, mit Bilder gearbeitet. Sehr, sehr, sehr verschiedene Programme. Und dieses Gedicht, die ich dir vortragen werde, ist aus dem ersten Buch Seltsame Pflanzen und andere Lebensbilder, auf Spanisch Curiosas Plantas y otros Sueños. Ein zweisprachiges Buch mit Bildern von Claudio Francia, ein Maler, der in Chile lebt. Und dieses Gedicht, ich glaube, nach und nach habe ich verstanden, dass das Gedicht ein bisschen alle Exilformen darstellt. Ich glaube, alle Personen, die ihr eigenes Land verlassen, haben dieses Gefühl. Vielleicht du, die in England lange warst, hast du das auch erlebt. Mal sehen. Seltsame Pflanzen. Eine Pflanze hat einen Stiel, Zweige, Blätter, Blüten. Und das Wichtigste, eine Pflanze hat Wurzeln. Die Wurzeln stecken tief in einem Stück Erde. Ein Stück Erde. Aber stell dir vor, es gibt seltene Pflanzen, die ihre Wurzeln zur gleichen Zeit in zwei Stück Erde tief hineinsetzen. In einem Stück Erde ist eine dieser Pflanzen geboren, die schöne Erde der Kindheit. Die Spiele, ihr Vulkan, der See, die Freunde, das Haus, die Liebe, die Sonne des Südens, der Regen am Fenster, die Politik, die Diktatur, die Angst, die Wut, der Widerstand, der Knast. Schwarz-weiß, schwarz-weiß, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss weg. Ein Sprung ins Leere. In dem neuen Stück Erde gibt es keine Vergangenheit. Die neue Erde ist fremd. Die Pflanze ist seltsam im Vergleich zu den anderen Pflanzen, die Wurzeln haben. Alle schauen unter die Erde. Die neue Pflanze erkennt man sofort, weil sie keine Wurzeln hat. Zwischen den zwei Stücken Erde liegt das große Meer. Die Rückkehr ist unmöglich. Hier zu bleiben scheint auch unmöglich. Alle schauen ständig unter die Erde, keine Wurzeln. Und über der Erde, diese Pflanze ist merkwürdig, so anders, sie gehört nicht hierher. Die Zeit vergeht, die neue Erde wird vertrauter, die Insekten, die anderen Pflanzen dulden dieses exotische Wesen und so wird sie auch gesehen. Exotisch, mit einem Hauch Ferne, diesem ständigen Geruch nach Heimweh und immer mit dem Kopf Richtung Süden. Nach und nach bekommt die Pflanze einige Wurzeln. Das zweite Stück Erde bringt eine neue Kultur, eine andere Sprache, die Liebe, ein Kind, die Politik, das Fremdbleiben, Fremdbleiben, Fremdbleiben. Und die Sehnsucht. Dies ist die Gegenwart und schon ein Stück Vergangenheit sogar. Es gibt seltene Pflanzen, die ihre Wurzeln zur gleichen Zeit in zwei Stück Erde tief hineinsetzen. Eine dieser Pflanzen bin ich. Ist dir dieses Gefühl bekannt? Sehr schön. Dankeschön fürs Lesen. Das ist mir gut bekannt. Ja. Willst du erzählen? Noch nicht. Ein bisschen später. Ein bisschen später. Ich lasse dich erst noch ein bisschen erzählen. Wir würden auch noch sehr gerne, je länger du geblieben bist in Deutschland, umso mehr hast du auch hier erfahren, was vielleicht auch hinter den Fassaden einer etwas frauenfreundlicheren Kultur passiert. Wie ist dir das begegnet? Was hast du erlebt? Was hast du gefühlt, gedacht? Ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen in der Hinsicht gemacht. Zum Beispiel, wo wir früher gelebt haben, zu zweit mit Mariana, war ganz klein damals. So eine Ausländerfeindlichkeit, so dass als ich durch die Treppe runterging, oder mit der kleinen Mariana, Kinder schreien manchmal noch, Schreihals! Kleine Schreihals. Und Dinge, die ich wirklich nicht erzählen will. Nein, lieber erzähle ich das nicht, weil das ist zu heftig. Aber dieses Gefühl von sich verteidigen zu müssen, na, zum Wohnungsverein gehen und sagen, hey, hier, und dass sie dann einen Brief schreiben sollen, dass sie endlich aufhören sollen und so. Oder in eine Organisation, eine Frauenorganisation, wo ich arbeite zurzeit. Ich werde sie nicht nennen, aber es ist absolut frauenfeindlich, obwohl nur Frauen da diese Organisation leiten, wo ich unterrichte. Sie begrüßen mich mal. Sie schicken Sachen, was wir machen müssen, ohne Hallo zu sagen. Oder ich habe Sachen erlebt, dass ich keine Tische für die anderen Teilnehmer habe. Dass ich kämpfen muss, um Papier fürs Flipchart haben muss. Ne? Und immer betteln. Oder dass sie mir keine Stifte gegeben haben oder dass ich die Stifte immer zurückgeben musste. Oder dass sie mir kein WLAN gegeben haben. Oder sie haben Buchstabe für Buchstabe diktiert, aber nie den zusammen. Solche Sachen. Und das war, weil du eine Frau bist? Wahrscheinlich, weil ich Ausländerin bin. Ausländerfeindlich. Ausländerfeindlich, aber auch Frau. Na? Ich bin eine Frau und das ist eine Frauenorganisation. Na? Und dann, und die Löhne, oh meine Güte. Ich bleibe da nur, weil ich ganz tolle Teilnehmerinnen habe. Nur Frauen. Ja? Eine ganz tolle Gruppe, die über 20 Jahre mit mir ist. Ja? Und dieses Gefühl von Selbstausbeutung habe ich nicht dadurch, dass ich diese Frauen respektiere und wir so viele schöne Sachen entwickeln. Ja? Selbst mit Filmen und Geschichten schreiben, jede Woche Geschichten schreiben. Ne? Und dann habe ich das Gefühl, ich lasse das einfach weg. Ja? Aber es ist so, immer du kriegst einen drauf. Ne? Und wenn ich das erlebe, die ich ziemlich helle Haut habe und die ziemlich europäisch aussehe, weil da meine Eltern aus Ungarn kommen, denke ich, wie ist das denn für Frauen, die dunkle Haut haben und die andere Gesichtszüge haben, aus anderen Kontinenten, die nicht europäisch sind? Ne? Oder die Sprache nicht gut, ja, ich spreche auch nie perfekt, werde ich auch nicht. Aber es ist, ja, wie du sagst, diese unterschwellige Dinge. Ne? Aber in Chile erlebe ich das auch. Und viel, der Rassismus in meinem Land und in meinem Kontinent ist so stark auch. Ne? Und im Grunde genommen, ich merke, wie eine Welle, eine sehr faschistische Welle auf uns zukommt. Überall. In Argentinien wurde gerade jetzt Milei gewählt. Der redet jetzt, die Jugendlichen müssen zum Militär. und Militärs müssen das ganze Geld kriegen, ne? Dann, das ist eine andere Sprache. Und zum Beispiel jetzt, wo diese Riesenkonflikte hier sind, Russland, Ukraine, Israel und Palästina, wir haben uns in Münster vorgenommen, das habe ich mit einer Bolivianerin gesprochen, die den Integrationsrat in Münster leitet. Wir beide haben uns in ein Café getroffen vor 3 Wochen und wir haben entschieden, wir machen eine Demo, nein, eine Kundgebung, wo keine Flagge vertreten wird. Weder Länder, noch Religionen, noch Parteien. Ne? Der Friede soll etwas Universelles bleiben. Und da werden keine politische Rede gehalten, sondern nur Musik und Gedichte und Texte. Das wird die Sprache sein. Und alle sind eingeladen. Am 9. Dezember zwischen 14 Uhr und 19 Uhr. Münster für den Frieden heißt das. Und wir müssen einfach weitermachen. Als Frauen, als Menschen, die würdig leben wollen. Wir sind in Münster 300.000 Menschen, ein bisschen mehr, 160 Nationalitäten. Und die Presse macht jetzt Druck gegen Ausländer, Ausländerinnen. Und das ist heftig, das ist heftig. Und wie soll man denn, ich lese noch ein Gedicht. Sehr und dann gerne. Höre ich auf. Sehr gerne, lies mal. Das habe ich schon lange geschrieben, aber irgendwie sehr aktuell. Seltsame Zeiten. In diesen seltsamen Zeiten der Jahrestage und Kriege, der verlorenen Revolutionen und gewaltsamen Gewinner, die alles dem Erdboden gleich machen, weiß ich nicht, wo meine Augen niederlassen, in welche Nische die Zärtlichkeit meine Hände legen, um eine Geschichte zu schaffen, die noch gemeinsam sein könnte. Ich verzweifle an der Distanz zu meinem Festland, zu der Jugend, die an eine gerechte Gemeinschaft glaubt. Das kleine Ich ertrinkt in dem großen Ich, das gepredigt wird, das kollektive, höhnische Ich, krank vor Einsamkeit, dürr, trocken, gefräßig, elend, ausbeuterisch, wie es schlimmer nicht geht. Was tun in diesen seltsamen Zeiten der toten Ideologien? Was tun, um nicht das zarte Wir in einem jeden zu töten? Was tun, um nicht das Herz in kleine Stücke zu zerdrücken, um weiter meinen Herzschlag zu spüren, um weiter den Deinen zu spüren? Irgendwie so, es ist so aktuell. Ne? Und dann denke ich, was passiert mit der Generation meiner Tochter, Mariana, die jetzt 34 ist? Und was passiert mit meiner Enkelin, die Emilia, die 2,5 Jahre alt ist? Was für eine Welt werden wir hinterlassen? Was für eine Welt? Kriegerisch und was für eine Umwelt. Und ich denke, ich habe für mich selber verstanden, dass ich seit Jahren, so wie ich in Schulen gehe, so wie wir so viele verschiedene Veranstaltungen machen, sinnliche Veranstaltungen, mein Anliegen ist, wie heißt das? Ah, dass ich erinnern will. Wie heißt das? die Erinnerung wachhalten. Ja, die Erinnerung wachhalten. Zeitzeugin von einer Zeit, die an Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit glaubt. Die diese Welt schöner machen will, die kreativ sein will, die Musik, die Poesie, die Liebe, die Natur liebt und dass wir zusammenhalten. Und das Wort Solidarität klingt so altmodisch und es ist erschreckend, wenn das Wort Solidarität altmodisch wird. No? Und dann zum Beispiel hier Dinge, die ich oder wir machen. Das ist zum Beispiel ein Programm zu den 500-jähriges der Entdeckung Amerikas als Kontinent, nicht die USA. Sieht sehr schön aus. Ja, also bist du das und Martin? Ja, ja, ja, das war schon lange her. Ja. Aber in den Gebirgen sehr, Münsters. Sehr jung in den Gebirgen Münsters. Ja, okay. Der Ralf Emmerich ist ein toller Fotograf. Ganz, ganz schönes Bild. Also die Isabelle hält eine Trommel. Ich glaube, das ist eine ganz spezielle. Das ist die Bombo. Okay, die spezielle chilenische Trommel und der Martin hält eine Gitarre und sie rennen auf einem Gebirge. Naja, also das ist schon so ein, wie so ein schiefer Grund oder so, also steinig, sehr steinig und aufwärts und darüber steht halt Contraviento, was gegen Wind als Worterfindung bedeutet. Und ihr beide, ihr tragt beide Ponchos. Ja. Okay, das ist auch typisch chilenisch. Diese? Lateinamerikanisch, ja. Ja. Okay. Ja. Es gibt in verschiedenen Ländern. In verschiedenen Ländern, ja. Super schönes Bild. Ja, von Ralf Emmerich. Er macht eine Ausstellung im März in Münster. Und zum Beispiel hier. Das ist Violeta Parra. Violeta Parra ist eine Musikerin gewesen, die viel verstanden hat, was nicht nur Chile ist, sondern Lateinamerika. Die Wurzeln, unsere Wurzeln. Und sie hat uns dieses Lied gelassen. Ich danke dem Leben, denn es gab mir so vieles. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Das ist ein wunderschönes Lied. Hier haben wir Konzerte mit Tobias Schössler, ein Pianist. Begegnungen zwischen sein Jazz und unsere Musik. Oder hier 40 Jahre Chile, als die 40-jähriges des Putsches war. 40 Jahre Kultur und Widerstand. Da sind viele, das ist ein Priester, das ist eine, jetzt ist sie Ministerin, sie war Studentin, die protestiert hat. Das Duo Schwenke und Nilo, Victor Jara, unsere liebe Victor Jara, Pablo Neruda, Violeta Parra. Das war auch über Violeta Parra und ihr Erbe. Das war auch das war ein schönes Programm zum Spanischen Bürgerkrieg, die wir zusammen mit Claudia Lahn gemacht haben, zu dritt. Mehrere Jahre haben wir dieses Programm gezeigt, mit Texte, Bilder und Musik zum Spanischen Bürgerkrieg. dass zum Beispiel der Woody Guthrie Festival, der Joachim Hetscher in Münster jedes Jahr organisiert, da haben wir verschiedene Programme mit denen gemacht. Das macht er jedes Jahr. Hier ein Projekt, die wir sehr, sehr lange unterstützt haben. Oh, ich glaube, ich habe nicht die ganze Seite, oder doch? Doch. Das war Serpach Sur in Santiago. Das ist ein Frauen- und Kinderprojekt, die ja, auf der Straße leben. Und wir haben sie viele, viele Jahre unterstützt.